Erster für den Chorleiter, nach der Melodie Machalat. Ein Lied von David. Zweiter, ein dummer Mensch sagt in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Die Menschen tun schlechte Dinge. Sie sind sehr böse. Niemand tut Gutes. Dritter, Gott schaute vom Himmel auf die Menschen. Er wollte sehen, ob jemand klug ist. Er wollte sehen, ob jemand nach Gott fragt. Vierter, alle Menschen haben sich von Gott abgewendet. Sie waren alle schlecht. Niemand tat Gutes, nicht ein einziger Mensch. Fünfter, wissen die Bösen das nicht? Sie zerstören mein Volk wie Brot. Sie rufen Gott nicht um Hilfe. Sechster, dort bekamen sie große Angst. Es gab keinen Grund für diese Angst. Gott zerstreute die Knochen der Feinde. Diese Feinde kämpften gegen dich. Du hast sie besiegt. Gott hat sie abgelehnt. Siebter, oh, wenn doch die Hilfe für Israel vom Berg Zion käme. Wenn Gott das Leben seines Volkes ändert, dann wird Jakob sich freuen. Israel wird glücklich sein.